schon immer nicht dick, für die mich alle halten. Sonnengebräunt, gut aussehend ohne Falten. Denn wenn ich dich seh, dann kommt mein wahrer Kern zutage. Ich weiß nicht, wie ich's anstellen soll, mir fehlt die richtige Frage. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Findest du Pralinen oder Blumen toll? Vielleicht sollte ich dir auch ein Ständchen singen, um meine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Du bist mich immer vollkommen aus dem Gleichgewicht. Meine Hände zittern und meine Knie sind weich, als hätte ich Gicht. Ich werde jetzt zu dir rübergehen und dich ganz höflich fragen.